Beginnen wollen wir mit Horst Lohse. Das Trio Kontraste spielt seine Ballettmusik Mahan mit den Teilen Fest bei Freunden, Allein in der Wüste, Gartenszene und Verzweiflung. Thank you.

Thank you. Die Ballettmusik Mahan von Horst Lohse. Das war eine Einspielung von 2004 mit dem Trio Kontraste. Ionut Bogdan Stefanescu Flöte, Sorin Petrescu Klavier, Doru Roman Schlagzeug, verstärkt durch den Klarinettisten Dorin Kuibariu. Von Vivian Olive folgen nun Five Australian Landscapes. Am Klavier Uta Walter. Thank you. Thank you. Ute Walter war das in einer Aufnahme von 2011 mit 5 australischen Landschaftsimpressionen von Vivian Olive. Hier ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Zyklus Kanneblummer von Dieter Buven. Wir hören die Sopranistin Irene Kurka und die Pegnitz-Schäfer Klangkonzepte unter Leitung von Christian Reuter. Beim Bäcker, Bäckli beim Schlecker. Bodacken vom Acker in Messias vom Händel. Die Mondschein vom Brändel. Und Maggi plus Knorr. Es gibt Ursonaten und Naturtomaten, Stadtnomaden und Papiersoldaten, Müßiggänger und Hartz-IV-Empfänger. Es gibt da ganz Zimmer. Flachbildschirm, kranker Buddhismus, Feng Shui Rassismus, Tierquälerei und Kindsmissbrauch, Baustellen-Yoga und Freizeitaschismus. nen Becher Nazis und in Faschismus. Hutschi Kutschi und Fuzzi. Fuzzi! Prada, Rosenthal und Gucci. Chanel, Chanel und Chanel. Frida, Schmidt und Haribo. Es gibt wache Minuten, harte Stunden, Smartphone. Ei, und du Dinge. Es gibt ein ganz Haus voller. Aber keine Blumen. Es gibt Zwetschgen-Dummy mit Zwetschgette. Aber wie cool im Zwetschgen-Dummy-Licht. Es gibt es Licht im Gedicht, ein Scherbenkricht. Es gibt Gadgets, Giggles, Gimmicks, Blocks, Entlasters, Festplatten. Und Schatten, Lipgloss, Block, Bastas. Die Nürnberger Burg, das Europa-Parlament, Cross-Over-Modelle im Premium-Segment. Es gibt Leid im Bus, Leid auf der Straße, kein Spaß. Die Anzahn, die Zul, die Anti, die Dritten, die Gescheiden, die Schlange höch mit der Breiten. Es gibt Falken, Maismod, Leis, Klavier, Sonaten, Spalier. Tomaten, Verioban, Kalidrein, Blau, Wunder, Rode, Zahlen, Mingeres, die langsam mal. Malaysische Strände, spanische Brände, Pferde mit Flächen, Mogen mit Sichel, Zichen und Zicken. Sprachbarrieren, gewaschenes Geld, dicke Handsche, Gärcher, die Keltis, preußische Richt und es hört Ritsch, an scharfen Ready, es Bier und an Kitsch. Es gibt da ganze Straße voller Leute, aber keine Blumen. Es gibt Gewalt auf der Welt und da geht hinter der Gewalt Sklaventreiber und ein Teufel sei Gestalt Bankräuber, Räuber, Banken. Wittgenstein, Warenstein, Unterfranken. ich's machet. Was darfst denn dann du? Braucht. Du hast es. Es gibt, was ist, es fehlen. Es gibt Trommeln und Trompeten. Trommeln und Rissen. Rosen spricht. Schön und Pfo. Dior. Is. S. Gleit. Es geht der ganze Welt voller Leid. Aber keiner. Kanneblummer 1 bis 5 von Dieter Buven. 2014 entstand diese Aufnahme mit der Sopranistin Irene Kurka und den Pegnitz-Schäfer Klangkonzepten. Die Leitung hatte Christian Reuter. Das Trio Comet haben wir jetzt im Programm mit Extinction Tales von Andra Chomory. Thank you.

Extinction Tales von Ondraš Homori. Eine Aufnahme von 2012 mit dem Trio Comet. Regine Schmidt, Violine, Alexander Schimpf, Klavier, Lutz Kopitsch, Saxophon. Der letzte Interpret dieses Concerto Bavarese auf Bayern 2 ist Jürgen Schmidt. An Tasteninstrumenten und elektronischem Dispositiv präsentiert er seine Komposition Tu Candidum Lilium. Thank you. Tu Candidum Lilium von und mit Jürgen Schmidt. In einer Aufnahme von 2003 aus der Würzburger Musikhochschule.